WDR 5. Neugier genügt. Berlin, Anfang Februar 2016. Oben auf dem Hochgleis quietscht die S-Bahn. Unten eilt Axel Friedrich über die Straßen im Regierungsviertel und telefoniert. Hallo, ich bin Axel. Ja, der Termin steht bei mir. Ein kalter Wind saust dem 69-Jährigen durchs graue Haar. Prall gepackt drückt ein schwarzer Rucksack auf seine weiße Winterjacke. An der Seite lugt die abgenutzte Ecke eines Tablets hervor. Axel Friedrich, promovierter Chemiker, ehemaliger Abteilungsleiter im Umweltbundesamt, ist unterwegs als Berater. Consultant und internationaler Verkehrsexperte steht auf seiner Visitenkarte. Wir haben die Chance jetzt zum ersten Mal seit langem, die Industrie in der Defensive zu haben. Das heißt, die Chance, das System neu zu gestalten. Wir haben jetzt ein Fenster von etwa 7-8 Monaten. Wenn wir es dahin schaffen, das System neu zu gestalten, dann haben wir vielleicht eine Chance in Zukunft, Autos zu haben, wo das drin ist, was draufsteht. Seit 5 Monaten beschäftigt der Dieselskandal die Automobilbranche. Ein VW-Problem, versichern die anderen Autohersteller und präsentieren sich als Saubermänner. Axel Friedrich sieht das ganz anders. In den letzten Monaten hat er etliche Diesel-Pkw getestet, zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe, einer kleinen, aber schlagkräftigen Nichtregierungsorganisation. Heute werden die Messergebnisse präsentiert. In Raum 1 der Bundespressekonferenz warten bereits gut 30 Journalisten. Jürgen Resch nickt grüßend in die Runde, schüttelt ein paar Hände, sucht sich einen Platz auf dem Podium. Resch ist Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe mit guten Verbindungen in die Schweiz. Dort hat seine Organisation in den letzten Wochen etliche Diesel-Pkw auf den Prüfstand gebracht, denn in Deutschland waren weder TÜV noch DEKRA bereit, die Abgastests durchzuführen. Man hat offensichtlich seitens der Autoindustrie massiv gedroht, dort keine Aufträge mehr zu platzieren. So wurde uns das dann auch immer wieder mündlich erläutert. Der Mit-50er legt einen Stapel Unterlagen vor sich. Er weiß, was er heute auf keinen Fall sagen darf. Wir haben von Opel ein Schreiben bekommen, vom Chefsyndikus, dass man jede unserer Worte genau beobachten und bewerten werde wegen rechtlicher Schritte. Wir haben sehr klar signalisiert bekommen, wenn Sie eine Möglichkeit finden, werden wir sofort mit einer Schadensersatzklage überzogen. Resch blickt auf die Uhr, noch 20 Minuten bis zum Beginn der Pressekonferenz. Super normal, bleib frei, Diesel, super normal. Die deutsche Automobilindustrie ist führend in der Dieseltechnologie weltweit. Wir sind im Grunde die Dieselnation. Wir haben den Diesel salonfähig gemacht, insofern, dass er, war ja früher laut und schmutzig, dass er leistungsstark, effizient und sauber ist. Nur wenige hundert Meter weiter preist Eckhard Rotter den deutschen Diesel. Sauber, umweltschonend, effizient, Hightech, made in Germany. Rotter ist Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie, kurz VDA. Wir kennen Herrn Resch, Herr Resch kennt auch uns und das über viele Jahre. Alle 2 Jahre kommt es zum Showdown in Frankfurt bei der IAA, der Internationalen Automobilausstellung für Pkw. Die Hersteller zeigen da ihre neuen Modelle, die Umweltverbände prangern Umweltbelastungen an. Auf der letzten IAA lief anfänglich alles wie immer. In den Hallen glänzender Lack, hübsche Hostessen und lächelnde Manager, vor der Tür protestierende Umweltschützer. Die kritisierten auch, dass BMW, Daimler und VW in den USA viel sauberere Autos auf die Straße bringen als in Europa. Einen Tag später ist dieses Argument Geschichte. Der VW-Betrug fliegt auf und überrascht Umweltschützer und Autohersteller. Wir haben noch während der IAA eine gemeinsame Erklärung der deutschen Automobilindustrie veröffentlicht und uns ganz klar positioniert, dass wir sagen, Manipulation von Software, also illegale Manipulation geht gar nicht. Mauschelei made in Germany. Eckhard Rotter ahnt, dass von dieser IAA kein automobiles Aufbruchssignal ausgehen wird. Klar war damals schon, und das hat sich dann die folgenden Monate fortgesetzt, dass es eine große Kampagne auch gibt, den gesamten Diesel und damit die deutsche Automobilindustrie als die Dieselexperten unter Generalverdacht zu stellen. Noch 10 Minuten bis zur Pressekonferenz. Axel Friedrich kommt in den Raum, setzt sich neben Jürgen Resch. Die beiden stecken kurz die Köpfe zusammen. Sie kennen sich seit Jahrzehnten. Ich möchte Ihnen eine Schlagzeile sein, die ist aus dem... Axel Friedrich reckt sein abgenutztes Tablet in die Höhe, präsentiert eine Schlagzeile aus der italienischen Zeitung La Repubblica. Fiat hält alle Vorgaben ein, heißt es da. Darunter ein Bild des Konzernchefs mit gefalteten Händen. Er hat schon die Hände gefaltet zum Beten. Wir werden auch gleich sehen, warum. Der 69-Jährige legt das Tablet auf den Tisch, greift zum Pointer, federt vom Stuhl, geht 5 Schritte zum großen Smartboard. Hier sehen Sie das Auto, ein Fiat 500 Crossover, ein SUV. Ein roter, bulliger Diesel-Allrad-Pkw, auf den Prüfstand gebracht in der Schweiz. Den Pointer an der rechten, die linke entspannt in der Hosentasche, erläutert der Chemiker die Ergebnisse. Wieder einmal liegen Welten zwischen den Stickoxidwerten aus dem Labor und dem Realbetrieb. Nur, dass die Messgeräte jetzt ein paar Mal kapitulierten, weil zu viel NOx ausgestoßen wurde. Friedrichs Fazit: Es ist überhaupt kein VW-Skandal. VW ist ein graues Schaf. Wir haben aber schwarze, heute haben wir schwarze Schafe, tiefschwarze Schafe gesehen. Das heißt, es ist keine Problematik, die VW alleine betrifft. Denn es ist ein Systemproblem. Einige Tage später sitzt Axel Friedrich in seinem Arbeitszimmer, in einem Altbau, gleich unterm Dach, im Berliner Bezirk Zehlendorf. Der Chemiker ist zufrieden, der Fall Fiat macht Schlagzeilen, der Diesel bleibt in der Diskussion. Es gibt immer die gleiche Reaktion von allen Firmen. Erst sagt man, das Problem gibt es gar nicht. Dann sagt man, wir verhalten uns konform mit dem Gesetz. Und drittens sagt man, das Problem ist ja gar nicht problematisch. Das sind die 3 Ebenen und das ist immer das Gleiche. Friedrich lächelt, nimmt einen Schluck Tee. Das Reaktionsschema von Unternehmen, das Verhältnis von Wirtschaft zur Umweltpolitik, hat er fast 3 Jahrzehnte lang studiert, als Beamter beim Umweltbundesamt. Jahrelang leitete Friedrich die Abteilung für Verkehr, Luftreinhaltung und Lärm. Er kritisierte immer wieder die Abgaspolitik der Automobilindustrie, forderte ein Tempolimit, effizientere Fahrzeuge. Von den Umweltverbänden bekam er regelmäßig Beifall, von der Automobilindustrie Beschwerden. Das ist einfach so, damit muss man leben und da muss man mit umgehen können. Wer es nicht kann, und ich habe es gesehen, Kollegen sind kaputt gegangen dran. Die haben es nicht ausgehalten. Ich bin etwas robuster gestreckt und wehre mich auch entsprechend. Das kann ich auch, glaube ich, ganz gut. Und deswegen kann ich mitleben, aber angenehm ist es natürlich nicht. Auch für Friedrich wird es am Ende seiner Beamtenlaufbahn unangenehm. Er verliert die Zuständigkeit für den Verkehrsbereich und wird für die letzten Monate seines Berufslebens Leiter eines neuen Schwerpunktes. Umwelt und Lebensqualität heißt er, ein Arbeitsbereich ohne Mitarbeiter, ohne Zuständigkeit. Also das ist für mich immer noch ein Rätsel, wie diese Hybris der Macht, die sich da ausdrückt, sich mit meiner Person nicht beschäftigt hat. Wer sowas gemacht hätte, hätte wissen müssen, so einfach geht das nicht. Nach seiner Pensionierung macht Axel Friedrich einfach weiter. Er berät Umweltverbände, internationale Organisationen. Meist arbeitet er im Hintergrund. Das ändert sich mit dem Dieselskandal. Plötzlich steht Friedrich im Rampenlicht, denn kaum jemand kennt die technischen Tricks der Autobranche so gut wie der ehemalige Umweltbeamte. Wenn ich eben Fahrzeuge messe, die 9-mal mehr Emissionen haben, als Grenzwert zulässt, und das sind keine alten Fahrzeuge, sondern brandneue Fahrzeuge, dann zeigt es, hier ist etwas nicht in Ordnung und der Staat funktioniert nicht. Denn was ich mache, ist eigentlich Arbeit, die die Behörden machen müssen. Ich mache hier Ersatzarbeit für Behörden. Berlin, Hackescher Markt, eine noble Adresse. Jürgen Reschs Büro liegt im 4. Stock. Hohe Decken, feines Fischgrätparkett, Sitzecke mit Sofa und 3 Lounge-Sesseln, ein Kamin. Resch kommt herein, graues Haar, kurzärmeliges blaues Hemd, Jeans, federnder Schritt. Seit 3 Jahrzehnten ist er einer der Bundesgeschäftsführer der DUH, von einem Verein, der gerade mal 300 Mitglieder hat. Wir sind so ein Zwitterwesen. Die Deutsche Umwelthilfe ist Umwelt- und gleichzeitig klageberechtigter Verbraucherschutzverband. Und in dieser Doppelrolle haben wir, glaube ich, eine Alleinstellung in Deutschland. Wir können also für Umweltthemen eintreten. Wir können diese aber auch vor Gericht durchsetzen und führen im Moment ungefähr 1600 Rechtsverfahren. Vor allem Makler und Autohändler fürchten die DUH. Wenn sie sich in ihrer Werbung nicht an gesetzliche Vorgaben halten, etwa keine Energie- bzw. Verbrauchshinweise angeben, flattert ihnen oft eine Abmahnung der Umwelthilfe ins Haus. Dann sind 200 Euro fällig. Im Wiederholungsfall wird es richtig teuer. Wo andere Umweltverbände zur Demonstration aufrufen, reicht die Umwelthilfe Klage ein. Als die VW-Meldung kam, da muss ich wirklich sagen, ich habe das Wochenende durchgearbeitet und habe 2 Tage auch zum Leidwesen meiner Pressestelle unredigierte Pressemitteilungen rausgegeben. Also wenn Sie da die Fassungen noch lesen, da finden Sie doch noch einige Schreibfehler, weil es uns einfach wirklich darum ging, in der Kampagne eine gewisse Kommentierungshoheit zu erreichen. Kommentierungshoheit, das bedeutet auch, schneller und lauter zu sein als andere Umweltverbände. Die Deutsche Umwelthilfe veröffentlicht das Originalschreiben der US-amerikanischen Umweltbehörde an VW, wirft Volkswagen-Chef Winterkorn 2-mal vor, die Unwahrheit gesagt zu haben, bezichtigt die Bundesregierung der Kungelei mit den Autobauern und klagt vor Gericht gegen einzelne Hersteller. Opel hat seinen Zafira, der eben einer der schlimmsten Abgassünder ist, beworben mit das beste Auto bezüglich Abgaswerte seiner Klasse, so sauber wie ein moderner Benziner, im heißen Italien entwickelt, bei minus 30 Grad auf die Funktionstüchtigkeit der Abgasreinigung getestet. Auch das Opel-Modell hatte die Umwelthilfe auf dem Prüfstand. Und tatsächlich ist dieses Fahrzeug 30 bis 40 Mal schmutziger als selbst ein Opel-Benziner und schaltet bei plus 17 Grad und allen Minustemperaturen die Abgasreinigung einfach ab. Der Staat weigert sich, gegen so eine Verbrauchertäuschung vorzugehen. Wir mussten vor Gericht ziehen und haben uns auch mit den wesentlichen Kernforderungen durchgesetzt und haben eben Opel verbieten lassen, solche Aussagen zu treffen. Auch VW beschäftigt die Deutsche Umwelthilfe. 2,4 Millionen Halter von Dieselfahrzeugen bekommen Post von ihrem Hersteller. Das Kraftfahrtbundesamt, die Bundesoberbehörde für Verkehrsfragen, hat den Rückruf angeordnet. Schritt für Schritt sollen die Fahrzeuge in die Vertragswerkstätten rollen, um die Schummelsoftware der Gesetzeslage anzupassen. Doch welche Auflagen dabei erfüllt werden müssen, dazu schweigt die Behörde. Die Deutsche Umwelthilfe hat auch geklagt auf die Offenlegung der Rückrufvorschriften für die VW-Modelle. Die Bundesregierung wurde verurteilt, die Unterlagen offenzulegen. Daraufhin hat das Kraftfahrtbundesamt eine 580-seitige Akte praktisch von der ersten bis zur letzten Seite bis hin zur Seitenpaginierung Zeile für Zeile geschwärzt. Also müssen wieder die Rechtsanwälte ran und erneut klagen, diesmal auf eine Entschwärzung der Unterlagen. Das kostet Zeit und Geld. Im Frühjahr ist die Dieseldebatte an einem Wendepunkt angekommen. Das Thema VW ist medial fast erledigt. Der Rückruf läuft. Und auch das Kraftfahrtbundesamt meldet sich nun zu Wort. Ende April präsentiert Verkehrsminister Alexander Dobrindt die Ergebnisse der ersten größeren Dieseluntersuchung. 53 Pkw-Modelle testete die Bundesoberbehörde. Nicht nur auf dem Prüfstand, diesmal auch auf der Straße. Nur 27 Fahrzeuge blieben dabei im gesetzlichen Rahmen. Beim Rest wurden deutlich erhöhte Stickoxidwerte gemessen. Super normal, bleifrei, Diesel, super normal, bleifrei. Und als diese Ergebnisse dann vorlagen, es gibt nur diesen einen Fall der illegalen Manipulation. Das ist die gute Nachricht für Eckhard Rotter vom VDA. Es gibt aber auf der anderen Seite, und das ist bedingt durch die Richtlinie der EU, eine Bandbreite an Möglichkeiten, eine Grauzone, einen Spielraum, der genutzt wurde. Ein Schummler, viele Trickser, die ganz legal Hintertürchen im Genehmigungsverfahren nutzten. Mehr Profit, weniger Umweltschutz, dank vermeintlichem Motorschutz. Da fällt es auch den Autozeitschriften schwer, die vielbeschworene Innovationsstrategie zu erkennen. Abgasskandal weitet sich aus, titelt etwa Automotorsport. Weiter heißt es, überhöhte NOx-Werte bei fast allen Herstellern. Neben 2,4 Millionen VW müssen nun auch 600.000 andere Pkw nachgebessert werden. Freiwillig, wie Eckhard Rotter immer wieder betont. Für die Autobranche scheint der Fall damit Mitte des Jahres weitgehend erledigt. Das Kraftfahrtbundesamt hat gemessen, die Branche bessert nach und konzentriert sich wieder auf ihre gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Die DUH hat 80 Mitarbeiter, die deutsche Automobilindustrie hat 800.000. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Und hier sehen wir uns auch dem gesamtgesellschaftlichen Wohl verpflichtet. Ich bin noch nicht arbeitsfähig, ich habe noch keine Tee getrunken. Berlin-Zehlendorf an einem Sommertag morgens um 8. Gut gelaunt kommt Axel Friedrich durch die Gartentür. In der einen Hand eine Teekanne, in der anderen 3 Tassen. 2 Fahrer warten schon auf dem Bürgersteig. Es gibt Tee für alle. Ein Morgenritual vor der Testfahrt. Am Bürgersteig parkt ein Kombi, natürlich ein Diesel. Ein Rohr führt vom Auspuff zu metallenen Zylindern, die hinter der Heckklappe angebracht sind. Kabel laufen ins Innere, dort surren Computer. Portable Emissionsmesseinrichtung. Das heißt, hier haben wir ein System, was analog wie im Labor die Auspuffabgase misst. Das heißt, hier werden die Abgase gesammelt über ein Durchflussmesser, die Volumenströme erfasst, ein kleiner Teilstrom wird abgezogen und über Analysengeräte analysiert. HEMS heißt das System, ein Messgerät für den Straßenbetrieb, mit dem sich mögliche Abschalteinrichtungen ausbremsen lassen, die erkennen können, wenn ein Modell auf den Prüfstand rollt. Friedrich holt zwei schwere Gasflaschen aus seinem Lagerraum. Frisiersalon steht darüber in geschwungenen Lettern. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz. Im Frühjahr hat die Umwelthilfe das Emissionskontrollinstitut, kurz EKI, gegründet, um das Dieselthema weiter voranzutreiben und nicht zuletzt über die parlamentarische Sommerpause zu retten. Wenn Sie ein Thema zum dritten, vierten Mal bringen, sagen die Journalisten, auch nicht schon wieder. Das heißt, man muss das Thema so aufbereiten, dass es auch einen Neuigkeitswert behält. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut geschafft. Leiter des EKI ist natürlich Axel Friedrich. Der 69-Jährige schwingt sich auf den Beifahrersitz, klappt den tragbaren Computer auf, verkabelt ihn mit dem Analysegerät. Getestet werden fabrikneue Modelle fast aller Hersteller. Sie kommen von verschiedenen Autoverleihern. 31,5 Kilometer ist die Teststrecke. Jedes Fahrzeug rollt hier bis zu 10 Mal. Seit Wochen geht das so, Tag für Tag. Einige Wochen später, im September, Strategietreffen am Hackeschen Markt im hellen Dachgeschoss der Deutschen Umwelthilfe. Die Sommerferien sind vorbei. Gut 20 Mitarbeiter und Kollegen sind zum Fachgespräch Luftreinhaltung gekommen. Die Veranstaltung ist nicht öffentlich. Von einer Säule an der Wand blickt eine Putte auf die Versammelten herab. Sie trägt eine Gasmaske. Ich wünsche mal einen schönen guten Morgen. 2 Minuten zu spät kommen, ist ja fast noch pünktlich. Jürgen Resch kommt 2 Minuten zu spät. Axel Friedrich ist schon da. Auf der Tagesordnung Emissionen durch Kaminöfen, die weit über den Grenzwerten liegen. Der aktuelle Stand der Dieseldebatte. Axel Friedrichs neue Abgasmessungen. Hinter Jürgen Resch lehnt ein großes Verkehrsschild. Durchfahrt verboten mit einem Zusatz. Wo also das Verkehrszeichen 251 kombinieren mit dem Zusatzschild bin für Diesel. Das Verkehrsschild ist Teil der erweiterten Dieselstrategie. Die Deutsche Umwelthilfe klagt immer öfter auf Reinhaltung der Innenstadtluft. Dazu sind die Kommunen schon seit Jahren verpflichtet. Doch in den meisten Innenstädten werden die Grenzwerte für Stickstoffdioxid weit überschritten. Aus diesem Grund haben wir eine ganze Reihe von Klagen gestartet. Das sind im Moment 15 Klagen gegen 6 Bundesländer und 15 betroffene Städte. Wir haben auch schon viele Klagen entschieden bekommen, alle gewonnen. In den Innenstädten sind Dieselfahrzeuge für einen großen Teil der Stickstoffdioxidbelastung verantwortlich. Die liegt vor allem im Winter hoch, dann, wenn bei vielen Fahrzeugen die Abgasreinigung abschaltet. Im Moment ist es so, dass die meisten Dieselfahrzeuge sich herausnehmen, zu 50-80% der Jahreszeit ihre Abgasreinigung einfach abzuschalten. Und das ist auch der Grund dafür, warum wir im Winter so besonders hohe Belastungswerte haben. Axel Friedrich sitzt daneben, lauscht und lächelt. Luftreinhaltung und Verkehr, sein altes Thema ist aktuell wie nie. Die nächste Pressekonferenz zur Präsentation der neuen Abgaswerte ist schon angesetzt. Die nächsten Klagen werden vorbereitet. Wenn wir nicht klagen würden, dann würde auch die Politik und die Industrie sich ja nicht bewegen. Erst nur aufgrund des Drucks hat man manchmal Bewegung. Nicht immer, manchmal braucht man viel Druck. Wir haben aufgrund dieser ganzen Klagen eben diesen Druck so erhöht, dass die Politik jetzt reagieren muss. Und Gott sei Dank reagieren unsere Gerichte noch unabhängig. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.